1. Jahwe scratched Sumos and Gabim and Wizungan. 2. A salty den Israeliten mit Teilen, das die Folgenden Festseiten Jahwe's als Heilig versammlungen ausgerufen werden sollten, da die sein Festseien. 3. Sechs Tage lang dürfte gearbeitet werden, doch der siebte Tag war ein Sabbat der Wohlstandigen Ruhe, ein Tag der Heiligen Versammlung, und diesem Tag war in allen Wohnsitzen keinerlei Arbeit erlaubt, denn es war ein Ruhetag für Jahwe. 4. Die sind die Festseiten Jahwe's, die zu ihre Juwelligen sieht als Heilig Versammlungen ausgerufen werden sollten. 5. Im ersten Monat am vierzehnten Tag des Monats, sollte am Abend das Passafest für Jahwe gefeiert werden. 6. Am fünfzehnten Tag desselben Monats begann das Fest der Angesorten Brot für Jahwe, bei dem die Israeliten sieben Tage lang Angesort Brot essen sollten. 7. Am ersten Tag dieses Fest sollte ein Heilig Versammlung stattfinden, bei der keinerlei Werktagsarbeit verrichtet werden dürfte. 8. Sieben Tage lang sollten sie Jahwe ein Feueropfer darbringen, am siebten Tag war erneut ein Heilig Versammlung angesetzt, und der ebenfalls kein Werktagsarbeit erlaubt war. 9. Jahwe sprach erneut zu Mose. 10. Sollte den Israeliten mitteilen, das sie, sobald sie in das Land kamen, das ihnen geben word, und dort die Ernte einbrachten, die erste Gabe ihrer Ernte zum Priester bringen sollten. 11. Der Priester sollte dies Gabe vor Jahwe weben, damit sie für sie ernehmbar word, die sollte am Tag nach dem Sabbat geschehen. 12. An dem Tag und dem die Gabe gewebt word, sollten sie Jahwe ein Fellerloses, ein Jeriges Lamm als Brandopfer darbringen. 13. Dazu gehort ein Speisopfer von zwei Zenteln Feinmehl, mit all Vermischt, als ein Wohlriechens Feueropfer für Jahwe, so ein Trankopfer von einem Viertel hin Wein. 14. Bis zu diesem Tag, und dem sie die Opfergabe für ihren Gott dargebracht hatten, dürften sie Wederbrot noch Gerostet oder Zestossin Korner essen. Dies war ein Uage Satzung, die von Generation zu Generation in allen ihren Wohnsitzen zu Beachten war. 15. Vom Tag nach dem Sabbaten, dem Tag und dem sie die Webegab darbrachten, sollten sie sieben Vol Wochen zahlen. 16. Sie sollten bis zum Tag nach dem siebten Sabbat, also 50 Tage, zahlen, dann sollten sie Jahwe ein Speisopfer von neuen Getreid darbringen. 17. Aus ihren Wohnsitzen sollten sie zwei gewebte Brot bringen, die aus zwei Zenteln Feinmehl bestanden und mit Sauerte gebacken wären, als Erstlingsopfer für Jahwe. 18. Zusatzlich zu den Broten sollten sie sieben Fellerlos Einjarige Lammer, einen Jungen Steier und zwei Widder als Brandopfer für Jahwe darbringen, zusammen mit den des Huge Horigen Spice und Trankopfen, als ein Wohlriechens Feueropfer für Jahwe. 19. Ferner sollten sie einen Ziegenbock als Sundopfer und zwei Einjarige Lammer als Heilsopfer darbringen. 20. Der Priester sollte dies Opfer, zusammen mit den Erstlingsbroten und den zwei Lammern, als Webopfer vor Jahwe weben, sie sollten Jahwe geheiligt sein und dem Priester zukommen. 21. An diesem Tag sollten sie ein Heilig Versammlung ausrufen, bei der keinerlei Werktagsarbeit verrichtet werden dürfte. Dies war ein Uage Satzung, die von Generation zu Generation in allen ihren Wohnsitzen zu Beachten war. 22. When sie ihr Land erbernteten, sollten sie die Felder nicht bis zum äußersten Rand erbernten und auch kein Nackles halten, stattdessen sollten sie beides den Armen und Fremden überlassen, den Jahwe war ihr Gott. 23. Jahwe sprach erneut zu Mose. 24. A sollte den Israeliten mitteilen, dass der erste Tag des siebten Monats ein Ruhetag für sie sein sollte, gekennzeichnet durch Posaunenklang und ein Heilig Versammlung. 25. An diesem Tag dürften sie keinerlei Werktagsarbeit verrichten und sollten Jahwe ein Feueropfer darbringen. 26. Jahwe sprach erneut zu Mose. 27. Der zehnte Tag desselben siebten Monats war der Versöhnungstag, und diesem Tag sollten sie ein Heilig Versammlung abhalten, sich kasteien und Jahwe ein Feueropfer darbringen. 28. An diesem besonderen Tag dürften sie Kinele arbeit verrichten, da ester versoningstag war, und dem sunifer si vor jawe, irim gott, geschaffen word. 29. Den jeder, der sichen diesem tag nicht kastiti, solti aus seinem voke ausgeschlossen werden. 30. Und wären diesem tag igendien arbeit verrichtet, den word jawe mitten aus seinem voke entfernen. 31. Sie dürften kinele arbeit verrichten, dies war ein uige satsang, die von generation zu generation in allen ihren Wohnsitzen zu beachten war. 32. Dieser Tag sollte ihnen als ein Tag volstandige Ruhe gelten, und dem Sie sich kasteien sollten. Die gefordert Ruhezeit sollte vom Abend des neunten bis zum Abend des zehnten Monats einschalten werden. 33. Jahwe sprach ernüt zu Mose. 34. Sollte den Israeliten mitteilen, dass sie am 15. Tag desselben siebten Monats sieben Tage lang das Lobhuttenfest für Jahwe feiern sollten. 35. Am ersten Tag war ein heilige Versammlung, und der Kinele Worktagsarbeit verrichtet werden dürfte. 36. Sieben Tage lang sollten sie Jahwe ein Feueropfer darbringen, am achten Tag war ernüt ein heilige Versammlung abzuhalten und Jahwe ein Feueropfer dazu bringen, wobei auch an diesem Festtag kein Worktagsarbeit erlaubt war. 37. Die sind die Festzeiten Jahwes, und denen sie heilige Versammlungen ausrufen und Jahwe Feueropfer darbringen sollten, einschließlich Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, Jewels entsprechen den Erfordernissen des betreffenden Tags. 38. Dies Opfer wären zusatzlich zu den Sabbaten Jahwes, ihren Gaben, allen Gelübdeopfern und allen freiwilligen Spenden, die sie Jahwe darbringen wollten. 39. Jedoch am 15. Tag des siebten Monats, nachdem sie den Ertrag des Lands einsprach hatten, sollten sie sieben Tage lang das Fest Jahwes feiern, der erste Tag war ein Ruhetag und der achte Tag ebenfalls ein Ruhetag. 40. Am ersten Tag sollten sie sich Früchte von praktischen Bäumen, Palmenzweig, Ast von Ditch belobten Bäumen soe Barchweiden holen und sieben Tage lang vor Jahwe, ihrem Gott, frohlich sein. 41. Sie sollten dieses Fest Jahwes Jeds Jahr sieben Tage lang feiern, dies war ein uige Satzung, die von Generation zu Generation im siebten Monat zu beachten war. 42. Sieben Tage lang sollten allgebürtigen Israeliten in Hutten wohnen. 43. Die sollte dazu dienen, dass ihr zukünftigen Generation in Erfuhren, dass Jahwe die Israeliten in Hutten wohnen ließ, als er sie aus Ägypten führte, den er war Jahwe, Gott. 44. Und Mose verkündete den Israeliten die Festzeiten Jahwes.